Gut, also, der zeichnet jetzt auf. Jetzt starten wir noch die zweite Aufnahme, damit wir ganz, ganz sicher sind. Hallo zusammen. Wir machen mal wieder, ja, also wir machen mal was anderes als sonst. Ja, vielleicht hier erstmal ein technischer Hinweis. Also, mein Name ist Oliver Gastner und wir haben hier mal wieder und jetzt schon das zweite Mal im Verlauf von irgendwie 3 Tagen eine kleine Netzstimmenfolge zum Thema Mastodon. Und diesmal haben wir den Niklas aus Freiburg da. Und warum Hallo. wir hier gerade so ein bisschen komisch rummachen, ist, dass ich ausnahmsweise mal ein Aufnahmesetup verwende, was ich sonst nicht verwende. Normalerweise bin ich ein fauler Mensch, der die Software von ganz großen Firmen nutzt, nämlich Zoom und YouTube. Und ich habe mir jetzt extra auf, was war das, Crowd dort irgendwas, habe ich mir jetzt ein FediTube-Account angelegt sozusagen. Das habe ich vorhin gerade gemacht. Und jetzt gerade nehmen wir von einem Jitsi-Server auf. Das machen wir hier vielleicht mal noch ein bisschen schöner hier, dass wir das außenrum nicht haben. Von einem Jitsi-Call auf mit Open Broadcast System und wir nehmen auf 2 Kanälen auf und es sollte funktionieren. Genug der technischen Vorrede. Niklas, magst du mal ein bisschen erzählen, was du so machst, wenn du nicht mit mir in komplizierten Tech-Setups redest? Also mit komplizierten Tech-Setups habe ich sonst auch beruflich zu tun. Ja. Ich habe mal Informatik studiert und arbeite jetzt als Softwareentwickler, mache auch ein bisschen DevOps. Und hier bin ich jetzt, glaube ich, heute, weil ich mit einigen anderen in Freiburg mit einem Verein gegründet habe, den Freiburg Social e.V. Wir betreiben eben unter anderem eine Mastodon-Instanz mit dem gleichen Namen, also Freiburg Social, und das ist auch gleichzeitig die Domain, unter der man den findet. Das ist nicht nur ein einziges Angebot, können wir später vielleicht noch Genau, drüber oder wir können sprechen. ruhig mal damit anfangen und uns dann langsam vielleicht zu den Mastodon-Spezifika oder vielleicht auf den Fediverse-Spezifika vorarbeiten. Erzähl doch mal, was ihr macht. Ich weiß es nämlich, also ich hab nur mitgekriegt, wenn man mit euch reden muss, muss man das über Matrix-Chat machen und dann habe ich auch mein Matrix-Chat wieder aktiviert. Der erinnert mich jetzt jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, er sagt da, du musst dich mit deinem früheren Matrix-Check synchronisieren, um die alten Messages zu kriegen. Ich habe genau mit einer Person vorher da mal ein paar Messages ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie ich diese Message wegkriege. Und so, also ihr scheint, also ich glaube, mit Felix hatte ich vorher geredet und der hat mir bedeutet, dass ihr ja mit bestimmten Softwareangeboten, die im Netz so rumschwirren, wenig zu tun haben wollt. Aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Also erzähl mal, was ihr so tut. Also vielleicht muss ich vorweg schieben. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, hier als ich selber. Ich kann jetzt alles, Nein, was du ich bist nicht als sage, Vereinssprecher ist da. Genau, genau, Vereinssprecher, genau. Und schon die die Sachen, die du Sachen, jetzt gesagt hast, die würden, glaube ich, viele unterschreiben. Ich bin da vielleicht nicht ganz so streng wie andere, aber ich kann ja am Anfang, ich habe mir ja, extra die genau. Satzung hier mal Oh ja, rausgeschrieben, weil ich schön. weiß, die in, also ich, weil ich, wenn man mich fragt, was machen wir so eigentlich, muss ich selber manchmal nachdenken. Also, und da muss man ja dann einen Zweck angeben, wenn man einen Verein gründet. Und in unserer Satzung Paragraph 2 ist der Zweck des Vereins festgelegt als die Förderung von vertrauenswürdigen Datensparsamen und sicheren digitalen Diensten auf Basis von freier Software und die Aufklärung und Bildung zu den Themen freie Software, sichere digitale Kommunikation und Datensparsamkeit. Die Förderung von Diskussionen, Austausch und Vernetzung über digitale Medien in der Region Freiburg, die Bereitstellung von vertrauenswürdigen, datensparsamen und sicheren digitalen Diensten auf Basis von freier Software. Ja. Ja. So, jetzt muss ich dich wiederfinden. Ah, hier, Ja, hallo. genau, hier bin Genau. ich. Also das Ja. ist der Zweck unseres Vereins, den wir vor 2 Jahren gegründet haben. Oh Gott. Ja, ich bin Ja. schlecht vorbereitet, aber vor, ne? Ja. Vor Das kann man googeln, aber nein, das kann das man, war auf jeden Fall das kann man, wie heißt es, DuckDuckGoen, genau. Genau, oder einfach direkt auf wir.freiburg.social, da ist die Webseite des Ja. Vereins. War auf jeden Fall in der Pandemie, wir haben nämlich eine Online-Gründungsversammlung abgehalten. Das heißt, es war Ich wollte gerade schon sagen, das ist erlaubt. Ja, wir haben extra Deutschland vorher angerufen, ob das erlaubt ist. Genau, aber ich sag mal so, der Zweck, den jetzt gerade vorgegangen der kam so ein bisschen nach, der kam so ein bisschen hinterher. Ja. Also eigentlich haben wir uns zusammengefunden mal. Ich bin auf Mastodon jetzt schon, ich glaube, 5 oder 6 Jahre unterwegs, war eigentlich immer dann auf dem Chaos Social Server, das ist ein CCC-naher Server und hatte schon immer so die Idee, ach, es wäre doch cool, wenn man halt auch was hier für die Region hätte, weil in Mastodon gibt es ja diese lokale Timeline, das heißt, du kannst ein bisschen Leute aus deinem eigenen Server so entdecken, ja, und dann kannst du so eine kleine Community haben und wenn du dann einen Server hast, der einen regionalen Bezug hat, dann kann man sich so lokal ein bisschen vernetzen. Ja, und dann habe ich auf Mastodon dann mal die Imke getroffen, das ist auch mit Gründungsmitglied und unsere erste Vorsitzende jetzt ist. Und die hat auch so die Idee schon mal und dann haben wir dann noch ein paar andere Leute gefunden und die haben so, Mastodon schon irgendwie cool, aber wir haben eigentlich auch einen Matrix-Server zu betreiben. Das ist ein föderierter Chat-Service. Und so haben wir uns dann in einer Gruppe von, glaube ich, 9 Leuten zusammengefunden und hatten halt also eher so einen praktischen Ansatz. Wir wollen einen Mastodon-Server und wir wollen einen Matrix-Server betreiben und das halt nicht als Privatperson und diese ganzen anderen Interessen, die haben wir schon auch alle halt auch noch mitgebracht. So, also warum wollen wir das machen? Wir wollen eben diese Dinge fördern und da sonst Aufklärung treiben. Wir haben auch schon jetzt Veranstaltungen gemacht und so weiter. Vielleicht ein paar Dinge muss man vielleicht noch erklären. Ich habe jetzt nämlich gerade mal kurz, wenn ich gerade abwesend ausgesehen habe, lag es daran, dass ich gucken wollte, die Imke hatte gesagt, falls sie Zeit hat, stößt sie auch noch dazu, aber scheinbar bisher nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja auch geschrieben und ja, genau. Nichts gehört. Von daher. Ja. Aber vielleicht ein paar Dinge sollten wir mal, also ich habe mal zwei Stichworte in meinem Hinterkopf, nämlich Matrix-Element beziehungsweise freie Software, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob so, wenn man in der Fußgängerzone mal, das ist immer so mein Standardbeispiel, Leute einfängt und sagt, was ist denn freie Software? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jeder wüsste. Vielleicht können wir das mal kurz was da ja auch oft mitgenannt wird in einem Zug, was ihr jetzt nicht zwingend getan habt, ist eben noch Open Source, also quelloffene Software. Ja. Vielleicht könnte man da mal kurz, also wirklich kurz die Runde drehen, warum das vielleicht relevant ist und warum ihr da so einen Schwerpunkt drauf legt. Ja. Also zur Definition kann man sagen, der Begriff, den man öfter hört, so in der deutschen Öffentlichkeit, ist tatsächlich Open Source. Es ist nicht ganz deckungsgleich mit freier Software. Schönen Gruß an Ralf, an den zweiten Vorsitzenden. Ich will das eigentlich gar nicht versuchen zu erklären, der kennt sich da viel besser aus. Aber freie Software geht noch etwas weiter, als einfach nur zu sagen, ich stelle den Source Code zur Verfügung. Theoretisch wäre ja auch möglich, dass ich freie Software habe, die nicht quelloffen ist, oder? Ist das nicht denkbar? Okay, nee, gut. Also vielleicht erklären wir mal kurz quelloffen. Ne? Also wenn sie auf dem Rechner läuft, dann ist sie schon in irgendeiner Form transformiert und dahinter steht etwas, was vorher ein Mensch oder inzwischen manchmal auch ein Computer an Codezeilen erzeugt hat. Ja, so Menschen in meinem Alter haben dann irgendwie Basic in der Schule gelernt und wurden damit für ewig fürs Programmieren verdorben. Andere programmieren in C oder in anderen Programmiersprachen. Inzwischen gibt es da noch viele, viele andere. Und wenn ich sozusagen diesem Code unter die Motorhaube gucken kann, wenn ich genau gucken kann, was macht dieses Programm und ganz genau gucken kann, wie geht es mit meinen Daten um, wo schickt es die vielleicht hin, welche Daten erfasst es von mir und so weiter und so fort, Das ist eben bei dieser quelloffenen Software gegeben, wo ich sozusagen immer schauen kann. Übrigens, diese Corona-Warn-App, die wir natürlich alle auf unseren Handys haben, die ist quelloffen und wurde sogar vom Chaos Computer Club abgecheckt. Ja, ob genau, da, ob die auch okay ist, und der Sprecher damals vom Chaos Computer Club hat gesagt, etwas widerwillig würde er die jetzt loben, die wäre okay. Ja, genau richtig, also quelloffen hast du eigentlich richtig erklärt, bedeutet, dass ich kann es einsehen, bedeutet aber auch, ich kann es eigentlich auch selber laufen lassen. Ja, also ich habe quasi einen kompletten Bauplan, um mir die Software zu nehmen, ich kann sie auch verändern und so weiter. Schließt übrigens, also hört sich jetzt erstmal so an, als würde man als Hersteller das dann verschenken, schließt aber bei kommerzieller Nutzung im Prinzip nicht aus. Ja, es gibt also viele Softwaren, die quelloffen sind und trotzdem kommerziell vertrieben werden, wo du dann als Nutzer auch die Chance hast, das irgendwie selber dir zum Laufen zu bekommen, oder du sagst, nee, ich kaufe zum Beispiel den Service einfach ein, dass ihr das pflegt, dass ihr das weiterentwickelt. Genau, ich könnte ja zu jemand wie dir gehen und sagen, Mensch, guck mal, da gibt es diese Open-Source-Software, die soll aber noch ein bisschen was anderes können, kannst du mir das dazu bauen? Genau. Ja? Und dann kannst du sagen, klar, für kleines Geld, ne? Also, oder wie auch immer, oder mal auch größeres, passe ich die für dich an, sodass die bei dir in deiner Umgebung, in deiner IT-Umgebung läuft, dass die das tut, was du kannst, oder folgende Zusatzfunktion hat, ne? Also, oder auch, wenn ich die Software auf heute machen wir es auch nicht mehr, auf eine CD brenne oder so, kann ich trotzdem sagen, hey, gib's mir 10 Euro, dann kriegst du die CD, und dann musst du dir die nicht selber runterladen oder konfektionieren oder wie auch immer. Also man kann damit durchaus Geld verdienen. Genau, ich kann das aber auch untersagen. Ich kann also eine quelloffene Software haben und kann sagen, ich untersage, dass ihr die kommerziell verwendet und oder sogar irgendwie selber zum Laufen bringen, und dann ist es eben zum Beispiel keine freie Software. Das wäre jetzt ein Unterschied. Du kannst quelloffene Software haben, die keine freie Software ist. Also freie Software muss schon mal so sein, dass du sie auch verwenden kannst. Genau. Da wird immer der Spruch gemacht, free as in beer. Also sozusagen frei, frei wie in frei. Genau. Da haben die Englischsprachigen haben das Problem, dass da kostenlos und frei das gleiche Wort sind. Und dann sagt man free Software, dann denken sie, okay, die ist kostenlos, aber darum geht es eben nicht. Sondern es geht eben um free as in freedom und nicht um free as in beer, wobei das meistens auch dabei ist. Ja, nicht zwingend, aber genau. Also das wäre jetzt ein eigener... Ja, da müssen wir relativ lang drüber reden. Ja. Aber ich glaube, das haben wir so ein bisschen eingegrenzt. Aber vielleicht, wenn ich den Punkt noch aufgreifen darf, mit der Corona-Warn-App ist nämlich ein super Beispiel gewesen. Ja. Warum macht man, warum will man, fordert man solche Software, dass die so gebaut wird? Da wurde ja dann das Argument unter anderem gemacht, wenn ihr wollt, dass die Leute dieses Ding nutzen. Und da gab es ja im Vorfeld Bedenken, ich muss da die ganze Zeit mein Bluetooth anschalten und es sendet Sachen und ich weiß überhaupt nicht, was das da eben sendet. Und das Ding funktioniert nur, wenn es eine kritische Masse an Leuten verwenden. Ja, dann brauchst du das Vertrauen der Leute. Und dann musst du es so bauen, dass du eben sagen kannst, hey, guck mal hier, ihr könnt einfach komplett reinschauen, beziehungsweise ihr könnt euch die Leute, denen ihr vertraut, die das vielleicht können, suchen. Dann könnt ihr der Software auch vertrauen. Ja. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Ich versuche jetzt gerade, bisher hatten die immer so irgendwo eine Statistik drin, wie oft gestern 5.365 warnende Personen, ja, also zum Beispiel, oder, Moment, wo haben wir das denn? Ursprünglich war das mal so übersichtlich hier. Das kann man jetzt nicht mehr sehen, aber allein an einem Tag, ne, sieht man, dass da 5000 Personen ihren Corona-Test eingegeben haben und so weiter. Also da kann man schon von einem Erfolg sprechen. Ob jetzt die Tatsache, dass es Open Source war, da eine große Rolle gespielt hat, aber ich glaube, das haben dann zumindest die ITler, die haben das dann halt, vielleicht, wenn einer die Leute gefragt haben, hey, würdest du das verwenden? Und dann sagen die, ja, das ist, ist abgecheckt, das ist okay. Das ist ja auch, oder ein großes Argument ist, glaube ich, auch, für Software, die von Verwaltungen benutzt wird, ne? Dass man da Open Source, freie Open Source Software verwendet, weil wenn der Staat schon mal Geld für Softwareentwicklung ausgibt, dann sollte halt eine andere Kommune auch kommen können und sagen, ich möchte das auch verwenden, beziehungsweise ich möchte das für mich anpassen lassen. Und das kann ich eben in dieser Kombination von, das kann eben dann sein, dass die Software nicht free as in beer ist, aber eben trotzdem Open Source. Ne? Genau. Und dass man auch gucken kann, was sammelt der Staat da ein. Ein anderes Stichwort, wo ich zugeben muss, da bin ich auch irgendwann mal drauf gestoßen und habe natürlich neugierig, wie ich bin. Ich sage immer so, mein Job ist einfach, alles mal auszuprobieren. Also ich bin seit 2016 bei Mastodon, ja, und habe immer gewartet, dass ihr alle kommt. Und ja, schön, dass du rausgehalten hast. Es war schon... Also ich habe ja nicht die Angewohnheit, Accounts zu löschen, wenn es nicht sein muss. Und wenn man dann 8 Jahre wartet, dann, oder nee, 6 Jahre wartet, dann kommen die Leute auch irgendwann. Das ist das Thema Matrix und Element. Vielleicht magst du da kurz was dazu sagen, weil das ist wahrscheinlich, also man kennt ja so Browser wie Threema und Signal und auch Telegram wurde mal so als neuer heißer Scheiß gehandelt. Genau, du wackelst vielsagend mit dem Kopf. Matrix hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm. Vielleicht magst du da kurz was dazu sagen. Ja, also Matrix ist ein Messenger, also vergleichbar mit denen, die du auch jetzt gerade schon genannt hast. Auch Ende-zu-Ende verschlüsselt, bedeutet, ich schicke eine Nachricht an dich und die verschlüsselt dich bei mir und bei dir entschlüsselst du sie ja dazwischen, kann sie niemand lesen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal. Das macht WhatsApp auch, das macht Signal auch, das macht Threema auch, Telegram macht nicht, also zumindest nicht standardmäßig und auch nicht in Gruppen. Aber im Prinzip gibt es, auf dem Messenger-Markt kann man eigentlich mehr ohne das ankommen. Aber Matrix ist im Gegensatz zu all diesen vorher genannten Dingen auch noch föderiert. Ja. Das heißt, das ist das andere große Stichwort, was wir auch jetzt im Kontext von Mastodon dann ansprechen müssen. Es ist keine zentrale Infrastruktur, auf der diese Server laufen, sondern ich kann meinen eigenen Matrix-Server betreiben. Kann mir dann da einen Account machen, kann meinen Freunden dort einen Account machen, mit denen schreiben. Aber ich kann eben auch, und das ist das Wichtige, ich kann auch mit Leuten, die an anderen Matrix-Servern einen Account haben, schreiben. Das bedeutet, es kann irgendeinen Milliardär kommen und Matrix kaufen, ja, und irgendwie alle rausschmeißen. Also ein vollkommen aus der Luft gegriffenes Beispiel, würde ja nie jemand machen. Ja. Richtig, genau. Und wieder hier muss ich vorausschicken, ist nicht mein Steckenpferd, ist es nicht, aber ich benutze es auch. Es ist auch durchaus bei Behörden und staatlichen Organisationen genutzter Messenger. Also die komplette französische Verwaltung hat den im Einsatz. Also das ist meines Wissens auch ein Projekt, was aus Frankreich kommt. Und die Bundeswehr hat einen internen Messenger, der auf Matrix aufbaut und so. Also das ist schon durchaus ein großes Ding. Aber tatsächlich im privaten Bereich hört man irgendwie selten davon. Was ich komisch finde, weil ich finde, es hat einige Features, die anderen nicht haben und dazu gehört, dass ich zum Beispiel einfach, ich lege mir einen Account an, wie ich es also mit meiner Mailadresse einfach und einem Passwort und es ist nicht an meine Handynummer gebunden, wie es ja zum Beispiel bei Signal und WhatsApp ist. Bei Threema weiß ich gerade gar nicht. Nee, Threema hat auch, da muss man so eine ID oder QR-Code und erst dann. Aber ich kann es zum Beispiel auch nicht ohne ein Handy benutzen. Ich kann Matrix auch komplett einfach auf meinem Computer. WhatsApp geht, also oder ging mal ohne Handy mit einer Festnetznummer. Also man brauchte irgendeine Telefonnummer, aber man konnte, meine Tochter hatte ganz am Anfang einen WhatsApp-Account, die hatte nur ein WhatsApp-Web sozusagen und hatte, oder auf ihrem Tablet sozusagen, Und da hing aber die Festnetznummer dran. Mhm. Und das ist dann ganz lustig. Da ruft dann eine Stimme an und gibt einem irgendeinen Code durch, den man dann eingeben muss. Ob das noch geht, weiß ich nicht. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Man kann einen WhatsApp-Account machen, der am Festnetz hängt. Dann ist man zumindest nicht im Zweifelsfall geolokalisierbar, während man es irgendwie benutzt. Ne? Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Grund, warum sich dann eher WhatsApp und Signal und sowas durchsetzt, ist eben die Tatsache, dass sobald ich jetzt deine Handynummer habe und du meine Handynummer hast, dann sehen wir, wenn der andere halt diesen Messenger auch benutzt. Und das ist eben so eine, das ist ja nicht mal so richtig viral, sondern das ist so eine Art Viral-Automatismus. Ne? Also sobald wir... Das ist Netzwerkeffekt, sagt man. Ja, eben, so, der Netzwerkeffekt ist sozusagen unschlagbar. Mhm. Und alles andere eben für sowas wie Elements oder Threema muss man eben bewusst sagen, ja, ich benutze das und muss dann diesen Code verteilen. Und das bremst diese Viralität massiv ein. Ja. Also, heute würde man sagen, hat einen sehr niedrigen R-Wert. Gut, ja. dann zoomen wir mal langsam auf Mastodon. Also wir haben, ich glaube vorgestern war es, oder war es gestern? Wie auch immer, haben wir einen zweistündigen Mastodon-Podcast gemacht zu viert. Okay. Also ich glaube, wir haben das Allermeiste schon erklärt, aber vielleicht sollten wir es noch mal kurz skizzieren. Mach du das doch mal in deinen Worten. Das ist super, weil das ist auch genau die Tiefe, die ich erreichen kann. Ich will mich dann nicht als Experten bezeichnen, aber wir können ja mal, also hört euch das andere an. Also jetzt Pause. Ob das besser war, weiß ich nicht. Ich höre es mir nachher mal an, ja. Also es ist ein, Mastodon ist eine Software, die ein Microblogging-Tool oder ein Microblogging-Service, sagt man, glaube ich, dazu, also ein Kurznachrichtendienst. Ja. Also ich will es eigentlich vermeiden, zu sagen, es ist wie Twitter. Also es ist eine SMS in den Äther, wenn man so will. Ja? Im Prinzip, ja. Also ich kann eben Nachrichten schreiben mit Zeichenlänge. Ich glaube 500, oder? Bis 500, ja, standardmäßig. Also etwas länger als Twitter. Leute können mir folgen, können auf diese Nachrichten reagieren. Also es ist von der Grundidee nichts Neues, wenn man schon mal andere Social-Media-Sachen ausprobiert hat. Hat aber auch einige Features, die es woanders nicht gibt, und hat einige Features, die es woanders gibt, halt nicht. Ja. Aber trotzdem, es ist von der Grundidee, kann man sich, glaube ich, kommt man schnell rein. Die Besonderheit ist eben auch hier, dass es eine föderierte Geschichte ist. Und ich weiß nicht, inwiefern, also man kann jetzt so Verwirrungs, die Verwirrung immer größer machen, weil eine Mastodon ist ja im Prinzip auch nur eine Software in diesem sogenannten Fediverse, da habt ihr vielleicht auch schon drüber gesprochen, in diesem anderen Podcast. Es gibt eben ein zugrunde liegendes Protokoll, mit dem Mastodon mit anderen Mastodons kommuniziert, das nennt sich ActivityPub, und auf dem bauen auch andere Software aus. Es gibt also dann soziale Netzwerke, die eher versuchen, so Features von Instagram oder so abzubilden, also wo es eher um Bilder geht. Es gibt welche, wo es mehr um Musik geht oder kannst auch Veranstaltungskalender und so da machen. Die können alle miteinander über dieses Activity-Pub reden. Ja. Genau. Aber jetzt, ich will mal sagen, noch die Verwirrungsblase wieder zu und denke mal, es gibt einfach nur Mastodon. Und das ist eben auch föderiert. Das bedeutet, es gibt keinen zentralen Mastodon-Server, auf dem alle User angemeldet sind. So wie Twitter.com oder YouTube.com oder richtig, Facebook.com oder sowas. Richtig, genau. Ja. Sondern jeder kann seinen eigenen betreiben. Und die können dann alle miteinander reden. Ja. Die Analogie, die man dann immer zieht, ist zu E-Mail. Die ist eigentlich auch, finde ich, ganz gut. Ne, weil im Prinzip ist das Ganze ein Schritt zurück auf die zum Ursprung des Internets, wo es eben eigentlich darum ging, keine zentrale Infrastruktur zu haben, sondern es gab eben verschiedene kleine Netze an, ja, dann am Anfang Unis, die dann sich vernetzt haben und da gab es keine zentrale Instanz, die das Ganze moderiert hat oder koordiniert hat oder die ausfallen konnte und dann geht alles nicht mehr. Und E-Mail kommt ja noch aus der Zeit, hat viele Nachteile, dass es so ein altes System ist, aber jeder kennt das. Ich kann mein E-Mail-Konto bei gmx.de machen, bei mailbox.org, bei Gmail oder ich kann meinen eigenen Server hosten, wenn ich meine eigene Freizeit so sehr hasse. Ja, oder eine Firma hat halt ibm.de keine Ahnung, bahn.de und so weiter. Genau, und ich kann halt eben dann eben nicht nur mit den Benutzern bei Gmail schreiben, sondern ich kann einfach an alle, die eine E-Mail-Adresse haben, schreiben. Und im Prinzip kann man sich das mit den Fediverse oder Mastodon-Accounts genauso vorstellen. Die sehen ja dann immer so aus, dass man eben einen Usernamen und einen, also ich brauche meinen Benutzer, unter dem man mich im Netzwerk kennt, ist dann immer Benutzername und Servername. Genau, also bei dir jetzt niklasmm@freiburg.social. Ja? Genau, ja. Und bei es hat sich jetzt irgendwie eingebürgert, dass man da noch das Ad vor dem Niklas noch ein Ad macht, damit man weiß, oh, das ist jetzt keine Mailadresse, sondern das ist eine Fediverse-Adresse. Und was ich ja wirklich crazy fand, als ich das rausgefunden habe, ist, dass ich auf Mastodon auch jemand folgen kann, der anderswo einen Videokanal oder einen Fotokanal betreibt. Das fand ich ja dann total wild, ja, dass ich also mit Mastodon-Accounts nicht nur Mastodon-Accounts folgen kann, sondern mit einem Mastodon-Account eigentlich mich komplett frei in diesem sogenannten Fediverse, das eben von diesem ActivityPub-Protokoll angetrieben wird. Das Lustige ist, also dort bewegen kann. Das Lustige ist, dass einer der Twitter-Gründer gesagt hat, Twitter hätte nie eine Firma sein sollen, Twitter hätte ein Protokoll sein sollen. Mhm. Ja? Und im Prinzip könnte man sagen, Mastodon baut Twitter in Anführungszeichen so, wie es ursprünglich hätte sein müssen. Ja? Lass mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Ja, ja, genau. Genau. Vielleicht kann man auch nochmal erklären, warum, weil du ja sagtest, ja, wir wollten hier unseren eigenen Server haben. Ja, das ist inzwischen so ein Joke, dass man als Mastodon-Nutzer irgendwann zum Mastodon-Instanzbetreiber gehört. Ja. Ja, vielleicht nicht jeder von uns, aber viele. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was sozusagen das haben wir nämlich gestern nur so ein bisschen gestreift. Was der Vorteil davon ist, zum Beispiel so eine lokale Instanz zu haben. Also man nennt sozusagen eine so eine Mastodon-Heimat, nennt man eine Instanz. Ja, genau. Also das Schöne an Mastodon als Software ist, dass es die sogenannte lokale Timeline gibt. Das bedeutet, alle Nutzer, die auf einem Server sind, wenn die was posten, und es gibt dann auch noch verschiedene Öffentlichkeitsstufen, du kannst sagen, ich will, dass es nur meine Follower kriegen und so weiter, aber wenn du es öffentlich postest, dann taucht es auf der lokalen Timeline eines Servers auf und ich sehe dann halt alles von den Leuten aus meinem Server. Und jetzt kann ich halt hergehen und sagen, ich mache hier einen Server, der hat einen thematischen Bezug, zum Beispiel in der Regionalität, wie wir es machen, wir sagen, Freiburg und Umland, aber es gibt auch ganz viele, die einen thematischen Bezug haben, wie zum Beispiel Kunst, Musik, also kann man sich ja im Prinzip beliebige Dinge vorstellen oder kulturelle Sachen, dieses Chaos Social, das heißt aus dem Chaos Computer Club Umfeld es gibt irgendwie Süden Social, genau, es gibt irgendwie Star Wars und Star Trek und alle möglichen Arten von, auch für LGBTQ oder für was auch immer, soziale Gruppen gibt es eigene Server. Da fand ich interessant eine Aussage von jemand, der halt sagte, ich will mich aber nicht auf eine meiner Rollen festlegen lassen. Und da habe ich dann gesagt, um Himmels Willen, dann geh halt zu Mastodon Social oder zu, gestern haben wir gehört von Mastodon NL in den Niederlanden und so weiter, wo inzwischen über 4000 Leute drauf sind. Dann nehme ich halt einen generischen Server. Ich muss mich ja nicht irgendeiner Gruppe zusortieren, ne? Ja, das stimmt, aber wenn du halt diese lokalen Timeline, also dieses... ich scroll da dann durch und dann bei uns zum Beispiel kann ich dann einfach sich einfach viele Posts, die irgendwie Bezug zu ihrer Region haben oder zumindest Leute aus der Region. Und das habe ich halt zum Beispiel Mastodon Social ist so die größte, also kann man wahrscheinlich sagen, die größte Instanz, also die, die auch von dem Mastodon-Projekt betrieben wird. Ich war da dann noch nie, aber ich nehme an, da sind so viele Leute, da kann man die nicht so richtig nutzen. Ich muss zugeben, dass ich weder die lokale noch die globale Timeline angucke. Und die globale Timeline, liebe Leute, die erklären wir jetzt gar nicht, weil wir euch nicht weiter verwirren wollen. Weil die dann. Ja, ich habe. Magst du, es sei denn, du magst also, es einblenden. Ist es eigentlich schnell erklärt, das sind alle öffentlichen Posts, die deine Instanz kennt. Ja, und wann kennt deine Instanz einen Post, wenn er öffentlich gepostet wird von einem Account auf deinem Server oder von einem Account, dem irgendein Account auf deinem Server folgt? So, also. Genau. Und je mehr Leute du hast, je mehr Leute auf anderen Servern die folgen, desto. Ja, turbulenter wird es dann auch. Genau. Also es gab ja, manche wissen das nicht, aber ganz am Anfang vom Twitter gab es auch die globale Timeline. Da konnte man wirklich alles sehen, was getwittert wurde. Und das haben sie dann relativ bald, ich glaube, das hat kein Jahr gehalten oder so, gefühlt, dass es das dann nicht mehr gab, weil es auch überhaupt keinen Sinn machte. Ja, weil da die Hälfte war japanisch oder irgendwas, womit man eigentlich gar nichts anfangen konnte. Ja. Damals gab es noch keine Übersetzungsknöpfe und so weiter und so fort. Genau, also wir sind gestern auch schon auf die Besonderheiten ein bisschen eingegangen, aber vielleicht kannst du da ich hoffe, du kannst da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mich immer frage, also es ist ja so, dass es, also zum Beispiel auch Truth Social von Trump oder es gibt Gab und es gibt irgendwelche anderen, also GAB und irgendwelche anderen Server, die, ich sag mal, von Menschen betrieben werden, die eher als Hobby den Menschenhass pflegen oder die, wie heißt das so schön, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um das Wort Rassismus zu vermeiden, weil es ja keine Rassen gibt. Also es ist praktisch so, dass grundsätzlich sich die Mastodon-Server oder die Idee von Mastodon ist, dass es eine hassfreie Zone ist, eine diskriminierungsfreie Zone ist, wo eigentlich jeder und jede nett kommunizieren kann, sage ich jetzt mal. Ne? Also man kann ja auch höflich widersprechen. Man muss ja nicht sagen, du bist ein Vollidiot. Man könnte auch sagen, deine Meinung finde ich sehr originell, ja, zum Beispiel. Ja, also da muss man natürlich auch wieder trennen, dass du gesagt hast, Mastodon ist das, aber Mastodon ist halt einfach die Software und die kann ich nehmen und ich kann damit machen, was ich will, aber so die klassische Idee von Mastodon ist eben, hier eine Alternative zu bieten. Ne? Man kann schon sagen, dass das Projekt, also das wird ja von... Es ist eine Gruppe von Leuten und auch ein Hauptentwickler, der das entwickelt. Und die haben schon immer wieder Sachen gesagt, die in die Richtung gehen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Aber trotzdem kann ich natürlich hingehen und ich kann einen Mastodon-Server aufsetzen und sagen, hier ist alles erlaubt. Und zum Beispiel Truth Social und Gap, die sind auch auf Mastodon basiert, das sind im Prinzip Forks. Ja, das heißt, du hast schon immer, wenn du so eine freie Software machst, hast du halt das Problem oder weiß nicht, das moralische Dilemma, dass auch Leute zu Zwecken nutzen können, die du vielleicht nicht gut findest. Es gibt dann immer wieder Bestrebungen halt bei den Clients, Android-App oder so für Mastodon, dass die dann sagen, die machen dann im Source Code irgendwas, dass man dann die fiesen Instanzen nicht mehr nutzen kann oder so, aber letztendlich mit einer freien Software bist du da eigentlich machtlos. Ja. Aber als Serverbetreiber kann ich ja jetzt, also ihr als Serverbetreiber, wenn ich das richtig verstanden habe, könnt doch verhindern, dass wenn ich jetzt Oliver G. at Freiburg Social wäre, dass ich zum Beispiel einem Truth Social Account wobei die sind ja eh kostenpflichtig, das brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren, aber irgendeinem Account, so. die sind ja da natürlich, der Trump würde doch nichts für lau machen. Und also zumindest meine Information. Aber wie auch immer, also anders gesagt, ihr könnt ja verhindern, dass ich einem Account auf einem Server folge, mit dessen, sagen wir mal, grundlegender, wie soll man sagen, Moderationsweise ihr nicht einverstanden seid. Ja. Genau, also ich meine, man fängt an und überlegt, was wollen wir eigentlich, und dann machen das eigentlich alle Instanzen so, dass sie Serverregeln aufstellen. Das ist auch eine Funktion in der Software, wo du sich eine Liste angehen kannst von Dingen, wo du sagst, so wollen wir hier miteinander kommunizieren, und die sind schon auch von Instanz zu Instanz gelegentlich mal unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es Server, die sagen, bei uns ist überhaupt keine Werbung für irgendwas erlaubt, kommerzieller Art. Und bei uns zum Beispiel sagen wir, wir wollen es halt, wollen jetzt, es ist grundsätzlich mal schon erlaubt, wir wollen aber nicht so viel davon und so weiter. So Nuancen, sag ich mal, gibt es da schon ganz viele Unterschiede. Und dann legst du im Prinzip los, und zum nächsten Mal, also man muss jetzt nicht explizit mit anderen Servern verbinden. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Ich muss jetzt nicht irgendwie alle, ich will mit dem auch noch reden, ich will mit dem auch noch reden, sondern dann im Prinzip, das machen dann die Nutzer selber, dass sie sagen, ich will dort jemanden folgen. Und dann kommst du halt irgendwann in diese Situation, oder kannst du halt in die Situation kommen, erstmal auf deinem eigenen Server, dass sich Leute anmelden und sich nicht an diese Regeln halten. Das ist die klassische Moderationsproblem, was zentralisierte Plattformen genauso haben. Und dann sagst du halt, also dann gibt es ein ganzes Tool, Moderations-Backend in Mastodon, wo du verschiedene Dinge machen kannst. Du kannst einzelne Posts löschen, du kannst den Account einschränken, so dass er nicht mehr öffentlich posten kann, nur noch an seine Follower, oder du kannst ihn halt ganz löschen. Und meistens, also, und du kannst natürlich ins Gespräch gehen, erstmal mit den Leuten, das was man natürlich zunächst mal probiert, wobei ich jetzt aus der Praxis sagen muss, die Fälle, wo man wirklich was machen muss, die sind dann schon so eindeutig, dass man da auch gar nicht mehr großartig ins Gespräch gehen muss. Also das ist der Großteil von den Moderationsaktionen, die so verlaufen, und ganz wenige sind eigentlich so, dass man sagt, ey, willst du nicht hier, und dass die Leute dann auch irgendwie Einsicht zeigen. Und dann gibt es aber eben das von einem anderen Server originiert, also dass jemand von einem anderen Server Dinge schreibt, die mit meinen Regeln zunächst mal nicht vereinbar sind. Ja. Und dann habe ich da als Admin auf unserem Server im Prinzip erstmal die gleichen Möglichkeiten. Ich kann diesen Account blocken, ich kann ihn auch so stumm schalten, dass er nicht mehr auf die öffentliche Timeline posten kann. Aber ich kann ihn natürlich nicht löschen, ne, weil er ist ja auf einem anderen Server. Ja. Was dann im Prinzip passiert, wenn es öfter vorkommt, dass man mit dem Moderationsteam von dem anderen Server Kontakt aufnimmt und sagt, oder vorher liest man mal die Serverregeln von denen, ja, und dann weiß man meistens schon, was für ein Server man zu tun hat. Und kann schon abschätzen, ob sich eine Kontaktaufnahme lohnt. Und dann sagt man, hey, hier kommen jetzt von euch öfter so Sachen, und das ist irgendwie ein Problem. Also wir hatten es zum Beispiel auch selber mal, dass ein anderer Instanz gesagt hat, aus Freiburg Social kommt irgendwie total viel Querdenker-Zeug oder irgendwie sowas. Ja. Es geht ja das Gerücht, dass die Impfquote in Freiburg nicht so hoch wäre. Das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass es hier auf jeden Fall eine Querdenker-Szene gibt, die drin sich ja sehr gerne, sind mittlerweile nur noch so 20 Leute oder so, aber diesen Ruf hat man, und das ist natürlich so schön. Ja. Und dann haben wir natürlich geguckt, was ist da los, und zwar in dem Tag, an dem Wochenende, als gerade dieser Kauf von Twitter über die Bühne und wirklich viele Leute kamen, und dann hatten wir halt tatsächlich so mal 2-3 Stunden, und dann halt, kannst du ja nicht immer so schnell reagieren. Nee. Halt so diese Fälle, und dann ist der Ruf halt schnell ruiniert, aber wir haben dann hoffentlich danach gelegt und entsprechend für Ruhe gesagt. So, aber wenn du dann als Instanz das nicht machst, dann hast du, wenn die andere Instanz keine Schritte unternimmt und ich dann sage, nee, die schränken, also die schränken die Funktion meines eigenen Servers oder spülen zu viel Content rein, der nicht unseren Regeln entspricht, dann kannst du dich letztendlich auch dazu entschließen, die ganze Instanz zu blockieren. Da gibt es überhaupt keinen Verkehr mehr zwischen denen. Das heißt also, könntest du auf meinem Server bis dann auch niemanden mehr folgen auf diesem anderen Server. Also um es vielleicht wieder in die Mail-Metapher zu nehmen, wenn halt von Gmail oder gmx.de dauernd Viagra-Werbung käme, ne, oder was auch immer für eine Werbung käme, dann könnte man sagen, okay, von dem Server gmx.de nehme ich jetzt einfach keine E-Mail mehr an. Ja, da gibt's ja im E-Mail-Bereich auch solche so Black- und Grey-Listing und so weiter, genau, das auch regelt, ja. Genau. Und das sind so die Herausforderungen und es gibt da so ein schönes Video, vielleicht kann ich dir das hinterher noch schicken, dass du das irgendwie in die Beschreibung packst, geht so ein bisschen geschichtlich um dieses Gap, was du angesprochen hast, was auch ein Mastodon Fork ist, der dann in der amerikanischen ultrarechten Szene irgendwie sich etabliert hat und letzten Endes ist dieses Gap-Network komplett von dem Mastodon-Netzwerk getrennt worden. Also da entstehen dann so Effekte, dass du halt nicht, also ich habe jetzt davon geredet, eine Instanz mit der anderen, aber im Prinzip entstehen dann halt auch so Netzwerke, die dann gegen sowas nicht mehr die sich von sowas trennen können. Aber ich würde dir das Video geben, weil da wird es ja, schön, gerne. Schön erzählt. Und was man auch noch über die Moderation sagen muss, es ist wohl in der Erfahrung der Leute, die sowas tun, so, dass es je größer die Community wird, desto größer wird auch das Problem mit Moderation. Und zwar nicht, weil irgendwie der Content irgendwie einfach mehr böse Leute da sind, sondern weil die Leute, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Twitter bin, ja, dann habe ich ja, wenn ich was melde, nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine andere Person, die mir irgendwie gleichgestellt ist, auf der anderen Seite sitzt und denke, ah ja, das gucke ich mir jetzt mal an und so weiter, sondern ich kommuniziere mit einer internationalen Großkonzern. Ja. Während bei so einer Mastodon-Instanz, die typischerweise, also wenn wir dieses Interview jetzt vor 3 Wochen mal, typischerweise ein paar Wochen Nutzer hat, jetzt kommen seit 2 Wochen da schon noch einige dazu, aber trotzdem, ja, du hast eben eine kleinere Community und es ist wohl in der Erfahrung so, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber irgendwie ist es plausibel, dass die Leute sich einfach, wenn sie das Gefühl haben, es ist eine kleinere Community, wird von Leuten aus dieser Community moderiert, dass es dann einfach weniger zu solchen Problemen kommt und man auch, wenn es mal was gibt, besser ins Gespräch kommt. Ja. Kannst du was zu den Wachstumsraten sagen, die ihr jetzt hattet in der Zeit? Also wir haben den Server gestartet, 1,5 Jahre würde ich sagen. Wir haben dann, ich glaube, die erste Welle war ja schon im April, als Elon Musk gesagt hat, ich kaufe jetzt Twitter. Genau, und dann hatten wir jetzt über die letzten 1,5 Jahre, weiß ich nicht, 200, 300 Accounts angesammelt. Man muss immer sagen, dass so, ich kann jetzt auch keine Prozente sagen, aber so gefühlt halt, also nicht mal die Hälfte der Leute nutzt es dann aktiv. Das heißt, was du dann wirklich siehst in der Interaktion, ist weniger. Und dann eben, genau, dann hat sich abgezeichnet, dass irgendwie dann Twitter verkauft wird und dann, ich weiß auch nicht, wie das dann immer passiert, dann gibt es wahrscheinlich so Medienberichte, hier machst du so ein Twitter und keine Ahnung, und dann ging es halt los und dann hatten wir da teilweise bis zu 200, 300 Neuanmeldungen am Tag. So, ja. Okay. das hat dann teilweise auch wieder, also wir vermuten, weil dann auch viele Accounts dazu kamen, die offensichtlich oder zumindest wahrscheinlich keinen Freiburg dazu kamen, weil irgendwie alle um 4 Uhr nachts angelegt und irgendwie spanisch und mit mexikanischen E-Mail-Adressen, ne, wo wir dann gedacht haben, vermutlich haben die dieses Konzept von den Instanzen einfach nicht verstanden, weil, und haben einfach irgendwas gesucht und dann melde ich mich halt an, ne, weil es gibt dann so Listings, es gibt eine Website, die heißt joinmastodon.org, da kannst du, die hilft dir so ein bisschen bei der Suche nach der richtigen Instanz und irgendwie sind wir da mal ganz oben gewesen, da gibt es so Filter, thematisch und regional und so weiter. Wenn du auf regional geklickt hast, waren wir plötzlich ganz oben. Keine Ahnung, wie das passiert ist, sondern vermute ich mal, dass einfach viele Leute dann gesagt haben, ja komm, ich mache mir einfach irgendwo einen Account. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt mal das irgendwie einschränken, weil natürlich verlierst du dann irgendwann, also wir haben jetzt nicht grundsätzlich nichts dagegen, irgendwie, dass Leute aus Mexiko dann unseren Server benutzen. Sie haben sicher alle in Freiburg studiert. Ja, wahrscheinlich, ja. Irgendwie so, aber du verlierst dann eben diesen Effekt, wenn zu viele Nutzer auf deiner Instanz sind, die deinem deiner thematischen oder regionalen Zuordnung nicht mehr nicht dazugehören, dann verlierst du diesen Effekt mit der lokalen Teilnahme in dieser Community. Was auch nicht schlimm ist, also es gibt auch Instanzen wie Mastodon.social, bei denen spielt es einfach keine Rolle und dann ist es eigentlich auch egal, wie die Leute herkommen. Aber bei uns haben wir gesagt, na, wir wollen das eigentlich schon haben und dann haben dann entschieden, du kannst halt einstellen, dass also ganz natürlich regelmäßig neue Anmeldungen ganz sperren und du kannst verschiedene Abstufungen machen, dass es nicht ganz so schnell geht mit neuen Nutzern. Du kannst einmal sagen, du musst von einem anderen Nutzer, der schon auf dem Server ist, eine Einladung bekommen. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und sagt, ich habe jetzt hier eine Community und wenn ich jetzt sage, die können alle Leute einladen, dann gibt es so ein organisches Wachstum. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, du kannst dich anmelden, wir müssen aber manuell bestätigen und du musst eine Nachricht reinschreiben, was dein Bezug halt zur Region ist. So, falls mein Gesicht jetzt gerade entgleist ist, ich glaube, dass deine Tonspur nicht drauf war. Oh. Das hätte ich auch selber nicht aufgenommen. Ja, genau. Nee, das ist. Aber hoffentlich ist sie, also sie ist auf meinem OBS ist sie nicht drauf. Ich hoffe jetzt echt schwer, dass die Aufnahme, also wir drücken uns jetzt einfach selber die Daumen, dass die Aufnahme über den Jitsi-Server funktioniert. Mhm. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe festgestellt, ich muss beim Desktop noch einstellen, dass er den Ton nehmen soll, den ich hier auf den Kopfhörer kriege. Und ich denke gerade, wieso bewegt sich eigentlich Desktop-Audio nicht? Naja, gut. Genau. Also das sind durchaus spannende Einblicke, weil das war mir so nicht klar. Ich dachte immer, man müsste praktisch so von Anfang an so eine Art Serverliste oder dass es so eine Art Standard-Serverliste gibt, über die man immer irgendwie connected wird oder dass man sich das irgendwie aussucht oder keine Ahnung, wie ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt habe. Also dass man sich da irgendwo einträgt, so ein bisschen DNS-systemmäßig, ne? so wie bei den Webadressen, aber dass es einfach User generiert ist, das war mir zugegebenermaßen gar nicht klar. Macht aber natürlich total Sinn, ja, dass man erstmal überhaupt nur mit den Servern überhaupt zu tun kriegt, dem jemand folgen kann. Ich hatte jetzt kürzlich mal einen ganz seltsamen Fall, das war, glaube ich, Literatur.social. Da habe ich es über die Desktop-Oberfläche nicht geschafft, der Person dort zu folgen. Und dann habe ich es auf der App probiert und es ging komplett problemlos. Also wir stellen fest, also ich glaube, es sind natürlich auch immer verschiedene Versionen von Mastodon im Umlauf. Momentan, glaube ich, 3.0 und 4.0. In 4.0, liebe Leute, kann man auch seine Tröts editieren, ja, unglaublich, genau. Und ich glaube, man kann sie sogar terminieren, ne? Also man kann sagen, tröte das da und da. Eventuell lüge ich da jetzt gerade, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass das. Also was auf jeden Fall schon eingebaut ist, dass du einstellen kannst, lösch meine Tröts, Posts sind, nach einer bestimmten Zeit. Genau, was also bei Twitter zum Beispiel als externe Service irgendwie auch schon gab, aber hier kannst du halt sagen, ich mache ein Jahr einfach, lösche es doch, dann Genau. Sonst interessiert mich mein Geschwätz. Genau, dann kann ich in 2 Jahren auch einen Job beim Rundfunk kriegen oder so. Ja, ja, genau. Hatten wir ja alle schon, ne? Dass irgendwelche Jugendsünden bei Twitter bei irgendwelchen Leuten später beigestellt haben. Das ist in der Tat sowas. Ja, also einerseits, ich finde es natürlich ganz witzig, wenn irgendjemand einen 3 Jahre alten Tweet von mir plötzlich kommentiert oder so oder liked, wo ich dann denke, ich habe dann die Leute schon angesprochen, habe gesagt, wie kommst du jetzt auf den Ast, einen Tweet von vor 3 Jahren von mir zu liken? Und dann sagt er, ich habe ein Rezept für Kohlsuppe gesucht oder so. Und ich so, ja, aber damit hat mein Tweet doch gar nichts. Also manchmal passieren da zwar lustige Dinge, aber in der Tat, also für mich ist das eher so eine Art Tagebuch, weil ich keins führe oder nicht erfolgreich eins führe. Und dann ist das für mich immer so in meinen alten Blogbeiträgen und alten Tweets zu lesen, ganz lustig. Aber wie gesagt, das macht jeder, wie er denkt. Also das ist eine spannende Funktion. Also man könnte auch so eine Art Snapchat-Geschichte oder nach 24 Stunden macht mein Tweet puff und ist einfach weg. Das ist durchaus. Wobei du natürlich nicht die Kontrolle, dass der auch an anderen Servern weg ist. Also. Okay. Das wird dann schon, also wenn ich einen Tweet lösche, dann wird das schon auch an die anderen Server kommuniziert. Hey, lösche es mal. Okay. Aber es muss, also weiß nicht, wer ist da auf der anderen Seite. Ob es ein Mastodon oder ist es eine Software, die einfach nur speziell Activity-Pub abhört und Sachen archiviert, so, das kann man sich auch vorstellen. Es gibt ja zum Beispiel auch Webseiten, Archivierer, also Archive.org. Archive.org, genau. Ja, die einfach sagen, ich greife einfach mal die Webseite und speichere sie. Und, sobald ein Beitrag von mir halt föderiert wird, also an einer Instanz geht, ist da schon eine gewisse Kontrolle, die erstmal wegfällt. Wenn alle mitspielen, also das muss man einfach mal wissen. Aber es ist ja letzten Endes auch öffentliche Kommunikation. Ja. Ich sage immer, ja, wenn es geheim bleiben soll, bitte nicht ins Internet schreiben. Ne? Genau, also, das auf den Zettel oder gar nicht. Einfach nur merken, wenn man eine blöde Idee hat. Ich hatte jetzt vorhin, bin ich nochmal einkaufen gegangen, weil wir irgendwas fürs Mittagessen gebraucht haben und dann ist mir so irgendwie so ein irgendwie eine Variante, es gibt kein Bier in Katar, es gibt kein Bier und so weiter. Das habe ich jetzt vorhin mal es ist so heiß in Katar und dann schmilzt der Fußball weg und so. Das habe ich jetzt vorher mal getwittert. Ne? Mal gucken. Ja, also wahrscheinlich habe wahrscheinlich nicht vor, demnächst nach Katar zu fliegen und insofern wird mir wahrscheinlich. Also es wurde schon einmal retweetet. Also mal gucken, vielleicht werde ich berühmt. Aber wie auch immer. Fällt dir noch irgendwas Spannendes ein, wo du sagst, das war eine spannende Erkenntnis oder Dinge, die jetzt, bleiben wir mal bei Mastodon. Ich denke, wir müssen da gar nicht so sehr über den Tellerrand gucken. Also was ich ein spannendes Thema noch finde, gerade jetzt in der Zeit, wo das Ganze so ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist eben die Sache über die Trägerschaften von Instanzen. Lass uns mal über Geld reden. Ja, also ich meine gar nicht Geld. Gar nicht Geld, okay. Weil ich meine, es gehört im Prinzip da rein. Das ist was man bei diesen klassischen zentralen Netzwerken bis vor kurzem nicht so kannte, dass die irgendwie auch mal weg sein können. Jetzt wieder das Twitter-Beispiel ist so ein bisschen außen vor, aber im Prinzip, ich melde mich halt bei Facebook an und dann habe ich einen Account und ich rechne jetzt eigentlich nicht damit, dass der morgen weg ist. Ja. Also nicht weil die Leute, sondern ich rechne nicht damit, dass Facebook.com nicht mehr da ist oder so. Bei Amazon. Friendster gibt es auch noch, ne? Das ist aber, glaube ich, eine Spiele-Webseite. Nee, StudiVZ glaube ich nicht mehr. Nee, und auf ein paar Plattformen sind die Accounts Aber es ist wirklich zumindest sehr lange Zeit. Ja, die sagen dann in 2 Jahren schalten wir das mal ab oder so. Aber dann komme ich jetzt mal zurück auf mich. Ich hatte ja dann eben auch schon immer mal die Idee, einfach Freiburg Social so als Privatprojekt zu starten, aber ich habe immer gedacht, entweder ist es so klein, dass es eigentlich uninteressant ist, oder es wird so groß, dass ich es eigentlich nicht mehr bedienen kann und will. Weil irgendwann stellst du eine Plattform hin, die Leute melden sich an, und dann haben natürlich die Erwartung rechtlicherweise, dass ich die Sicherheitsupdates mache, wenn irgendwas klemmt, Platte zu klein, dass ich mich darum kümmere und so weiter. Und je größer das Ding, dann wird es mehr bis irgendwie zu einem Nebenjob. Das war einer der Gründe. warum wir dann gesagt haben, ach, das ist doch cool, wenn wir das vom Verein tragen lassen. Es ist auch ein bisschen transparenter für die Nutzer, weil wenn ich das als Privatding mache, kann ich die Regeln halt morgen ändern. Ich kann die Leute einfach mein Hausrecht wahrnehmen, ja, auf meinem Server Leute kicken, wie ich Lust habe. Und ich kann das Ding halt auch morgen abschalten, wenn ich keine Lust habe. Und dann sind die Accounts einfach weg.